Trifft der Grin den Blau? Martin Auer erzählt jüdische Witze. Also den haben Sie sicher noch nicht gehört. Der Kohn, immer noch Junggeselle, sitzt beim Therapeuten und der Therapeut fragt ihn, na und wie steht's mit dem Sexualleben? Darauf der Kohn, mein Sexualleben, na was soll ich Ihnen sagen? Wenn ich ein Papiertaschentuch sehe, kriege ich eine Erektion. Der Grün kommt zu seinem Arzt, dem Dr. Veilchenfeld, und sagt, Doktor, Sie müssen mir was geben für meine Potenz. Na, erzählen Sie mal, wie schaut's denn so aus damit? Na, was soll ich Ihnen sagen, einmal, höchstens zweimal im Monat. Na, was wollen Sie, Sie sind 70, das ist doch ganz schön für einen Mann in Ihrem Alter. Ja, aber mein Freund, der Blau, der ist 72 und er sagt, er kann noch zweimal die Woche. Nun, sagen können Sie es doch auch. Apropos sagen. Der Finkelstein geht in die Votivkirche in Wien, sucht sich einen Beichtstuhl und geht hinein. Vater, stellen Sie nach vor, ich bin 75 in der Textilbranche, seit 50 Jahren verheiratet, mit meiner Frau geht schon lang nichts mehr und gestern war ich auf einer Modenschau. Lerne ich ein 25-jähriges Model kennen, wir gehen essen, gehen ins Hotel und haben den wunderbarsten Sex mitsammen. Dreimal, sage ich Ihnen, und noch einmal in der Früh. Ja, sagt der Pfarrer, das ist Ehebruch. Bereuen Sie, nehmen Sie sich vor, dass Sie so etwas nie wieder tun und beten Sie 10 Vaterunser. Dann kann ich Ihnen die Absolution erteilen. Na, Herr Pfarrer, ich brauche keine Absolution von Ihnen. Ich bin doch Jude. Ja, aber warum kommen Sie dann zu mir in die Beichte und erzählen mir das? Herr Pfarrer, das erzähle ich jedem. Der Schatchen, der Heiratsvermittler, kommt zum Levi, der ein eingefleischter Junggeselle ist, ins Geschäft. Herr Levi, lassen Sie Ihnen nicht zu lang Zeit, Sie werden auch nicht jünger. Ich habe für Sie eine glänzende Partie, Sie brauchen nur ein Wort zu sagen und im Nullkommanix sind Sie verheiratet. Danke, sagt der Levi, aber ich habe keinen Bedarf. Ich habe 2 Schwestern zu Hause, die kümmern sich um alle meine Bedürfnisse. Na ja, Herr Levi, aber alle Schwestern in der Welt können einem doch nicht das geben, was eine Frau einem gibt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe gesagt 2 Schwestern. Ich habe nicht gesagt, dass es meine Schwestern sind. Mein Freund Moische hat eine Möbelhandlung. Kürzlich war er in Italien auf einer großen Möbelmesse. Nun, was soll ich da sagen? Im Hotel stoße ich beim Lift mit einer jungen Dame zusammen. Ich entschuldige mich, aber sie versteht kein Deutsch. Also habe ich schnell in mein Notizbuch ein Selbstporträt gezeichnet mit einem betroppetzten Gesicht und aufgehobener Hand. Hat sie gelacht, hat mir das Notizbuch weggenommen und einen Tisch mit 2 Weingläsern und einen Kellner mit einer Speiskarte gezeichnet. Also sind wir ins Restaurant gegangen. Und statt zu reden, haben wir halt Sachen aufgezeichnet. Nach dem Essen habe ich ein paar gezeichnet, was tanzt. Sie hat genickt und mich in ein Disco geführt. Nun, wir haben getanzt eine Weile, dann nimmt sie wieder den Notizblock und zeichnet ein großes Doppelbett. Jetzt frage ich dich, woher hat sie gewusst, dass ich in der Möbelbranche bin? Das Folgende hat sich in den 30er Jahren in Wien abgespielt, als die Antisemiten immer lauter und frecher geworden sind. Kommt in eine Stoffhandlung in der Judengasse der Herr Wastl und sagt, Jud, ich brauche ein Stück lila Seidenband, so lang wie von deinem Nasenspitzel zu deinem Schwanzspitzel. Der Geschäftsinhaber, ein alter Herr, sagt, lila Seidenband ist leider gerade ausgegangen, aber wenn Sie mir Ihr Adress da lassen, wird es morgen pünktlich geliefert. Der Herr Wastl lacht, schreibt seine Adresse auf und geht. Am nächsten Tag bleibt vorm Haus vom Herrn Wastl ein Lastwagen stehen und 2 Männer laden Kiste um Kiste lila Seidenband aus. Der Stoffhändler läutet an der Tür und präsentiert dem Herrn Wastl eine Rechnung über 250.000 Schilling. Was soll der Blödsinn, Jud? Von deinem Nasenspitzel zu deinem Schwanzspitzel, habe ich gesagt. Eben, das sind 330 Meter Seidenband, Luftlinie. Mein Schwanzspitzel ist in Krakau. Apropos, Moses schreit zum Himmel, Gott, Gott, wir sind doch dein auserwähltes Volk und jetzt sollen wir uns was abschneiden? Und zum Abschluss, Sie sind bei einer jüdischen Hochzeit eingeladen. Wie erkennen Sie, ob es eine orthodoxe Hochzeit ist, eine reformjüdische oder eine progressive? Na ganz einfach, bei einer orthodoxen Hochzeit ist die Brautmutter schwanger, bei einer reformjüdischen ist die Braut schwanger und bei einer progressiven ist der Rabbi schwanger.